Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Uncasts, Episode 456. Es ist mir eine Ehre. Genau, Honor heißt ja Ehre auf Deutsch. Honor View 20, ja, ist eingetroffen. Unglaublich. Natürlich, wenn ihr in der Line-Community unterwegs seid, wisst ihr natürlich davon schon ausführlich. Darum wird es auch heute hauptsächlich gehen. Ja, ich werde euch ein bisschen über das Phone was sagen. Ein paar positive Sachen, auch ein paar wenige negative Sachen sind vorhanden. Ja, aber es wird hauptsächlich heute um das Thema gehen. Ein paar News habe ich auch noch. Aber das ist schon fast nebensächlich. es war nämlich eine ganz interessante Erfahrung. Zum Schluss habe ich auch noch natürlich die App der Woche, wie immer. Und das hat auch nichts mit dem Honor View 20 dann zu tun. Ja, obwohl es da vielleicht einige Apps da drin gibt, die waren sehr interessant. Hätte ich gar nicht vermutet, dass die so nützlich sind. Aber dazu komme ich im Laufe von dem Ganzen hier noch. Also das Honor View 20 in der 8 GB Version, 256 GB Hauptspeicher. Ja. Ich bin schon im Vorfeld gefragt worden, 256 GB, ist das nicht ein bisschen zu viel? Ja, mir ging es hauptsächlich um die 8 GB Hauptspeicher. 6 GB fand ich dann doch etwas zu wenig. Und ich habe, glaube ich, nicht ganz falsch gelegen. Denn ruckzuck waren 5 GB Hauptspeicher belegt. Ja. Und es muss ich euch mal vorstellen, ich habe das jetzt einen Tag und es ist im Prinzip nur die alten Apps drauf, noch nicht mal alle Daten, die damals drauf waren, vom alten Phone, ja. Und jetzt ist von diesem 256 GB, ja, 33 GB weg alleine von den Apps, plus dann nochmal etwas vom System an sich. Ja, da geht ja auch noch ein bisschen was ab. Sind dann 33,55 GB belegt. Und ich habe das Gerät seit gestern. Beziehungsweise habe ich seit gestern eingerichtet. Vorgestern habe ich es bekommen, gestern habe ich es eingerichtet. Yep. So sieht's aus. Und da könnt ihr dann natürlich sehen, was da noch auf das Gerät zukommt. Und zusätzlich wird das ja auch noch mein Laptop ersetzen nächsten Monat, weil das ja so einen schönen PC-Modus hat. Dann wird sich das messen müssen mit meinem Laptop, der ja jetzt eine 1-Terabyte-Platte hat. Mal gucken, wie das geht. Allerdings werde ich da ja dann auch externe Platten anschließen. Weil da wären 256 GB noch nicht mal im Ansatz ausreichend. Also alleine, was ich zum Beispiel letztes Jahr an Material für die Netcast hier produziert habe, das geht schon weit über die 256 GB raus. Sehr viel über die 256 GB. So sieht's aus. Na gut. Das Honor View 20 kam in einem schönen, schmucken, kleinen Karton. Ach ja, vielleicht ganz kurz vorweg. Ich bin wirklich nicht dazu gekommen, das Video, das Bildmaterial und so weiter zusammenzuschneiden. Das liefere ich nach. Innerhalb der nächsten Woche werdet ihr auf YouTube davon ein separates Video sehen. Das Auspackvideo ist gleich missglückt. Da hat mein Pixel nämlich auf, unscharf geschaltet und das war's dann, ja, Mist, verdammt, aber ich werde dann noch was zusammenzimmern und werde euch dann nochmal kurz präsentieren und werde das dann auch im Laufe der nächsten Woche, wie gesagt, veröffentlichen. Ja, also bei mir kam es an mit dieser Special Edition da, von Amazon habe ich mir das bestellt, ja. Und dort war eine spezielle Hülle dabei, in einem schönen, blassen Blau mit Kreditkarteneinschub. Aber ehrlich gesagt, ich hole mir doch nicht so ein schönes Handy. Ja, ich habe das da in diesem ich glaube, Phantom Blue heißt es, ja, mit diesen schönen Farbeffekten, die schillernden, ja, dass man auch da Präsentation kennt. Und da werde ich mir ja keine Hülle drum machen, die da das Handy wiederum komplett verdecken. Ne? Zumindest nicht für den normalen Einsatz. Zum Glück ist zusätzlich zu der Hülle auch noch eine Glassichthülle dabei gewesen und die ist drauf. Ja. Ich habe mir auch noch so ein Schutzglas bestellt, die, obwohl schon ein Screen, also so eine Folie drauf war, habe ich dann gesagt, nee, ich mache lieber dieses Panzerglas-Teil da drauf, ja, also angeblich Panzerglas. Ich habe das erst gleich kaputt gemacht beim Draufmachen, ja, ist einfach durchgebrochen in der Mitte, aber okay, ne, ging gerade so und so, wird es helfen. Und das Display hat einen guten Schutz, sitzt nicht 100% perfekt, aber okay, es reicht. Das ist ja aber auch nicht, hat ja auch nichts direkt mit dem Handy zu tun. Das Handy selbst war dann innerhalb kurzer Zeit aufgeladen durch dieses Supercharge-Modul, was da drin ist, und das Netzteil, das mitgeliefert wurde, bringt jede Menge Power. Ich glaube, bis zu 5 Ampere haut das raus, also nicht schlecht, und entsprechend schnell ist das Handy dann auch aufgeladen. So, dann ging es ans Einrichten. Ich habe mir den Samstag tatsächlich verbringen, ohne das Handy einzurichten. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Aufgabe war. Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, dass ich abends schlafen konnte. Ja. Aber ich bin auch sehr früh wach geworden und dann sofort ans Smartphone. Und ja, das Wiederherstellen von den Daten vom Pixel ging prinzipiell eigentlich automatisch so ziemlich, also im Groben zumindest. Das heißt, die ganzen Apps wurden sofort installiert und dann musste ich nur noch einige Feineinstellungen vornehmen, so einige wenige, die den ganzen Tag gedauert haben. So ist das nun mal, ich bin da sehr eigen, bei mir muss alles sofort funktionieren und deswegen habe ich auch eben entsprechend alles hier eingestellt, umgestellt und so weiter und so weiter. Und leider war, also so schön wie das war, dass alles sofort installiert wurde, so schlecht war es natürlich für die Benchmarks, für die Benchmark-Tests. Ja. Ich weiß ja, dass dieses Honor View 20, das ist auf Platz 2 beim AnTuTu Benchmark. Das heißt, was genau. Gleich hinter dem Samsung Galaxy S10 Plus ist es, glaube ich, genau. Also das zweitschnellste Gerät bei den AnTuTu Benchmarks. Aber bei mir nicht. Bei mir nicht, weil das eben schon so voll gestopft war mit Apps, die natürlich dann im Hintergrund auch, viele von diesen Apps im Hintergrund auch laufen, Dienste nutzen und so weiter und so weiter. Und deswegen habe ich in Anführungszeichen nur 280.178 Score erreicht, was trotzdem noch gut ist. Es wäre dann in dieser AnTuTu Benchmark-Liste irgendwo bei 30, ja, etwas. Also beim Google Pixel 3 zusammen, klar, ihr könnt natürlich sicher sein, dass das nicht stimmt. Die Werte, die dort bei den Smartphones drinstehen, die, also in den Top-Rängen, die sind natürlich, das zählt auch für das Google Pixel 3, dann entsprechend clean und damit hier auch aussagekräftiger als mein Benchmark. Ja. Also das heißt, ich kann es nur in der Praxis, also unter realen Bedingungen sehen und da ist es ziemlich schnell. Auch in den Benchmarks natürlich. Weil andere, also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Google Pixel 3 hätte mit all diesen Programmen und Hintergrundtasks, die da drauf sind, dann würde das noch nicht mal in die Top 100 mehr kommen. So, und hier beim Geekbench-Score, der Geekbench-Score war offenbar ein bisschen, ein bisschen robuster gegenüber diesen Störungen von den Tasks, die im Hintergrund laufen, vielleicht etwas abgeschotteter, kann ja auch Tasks eventuell beenden und so weiter. Das macht AnTuTu offenbar nicht. Aber Geekbench hat eine gute Score rausgehauen. 3274 Single-Core-Score und 9782 Multicore-Score. Und es war dort gleich zweiter Platz hinter dem Mate 20 Pro. Das ist ganz interessant, das zu sehen, wie die da auch sich dann unterscheiden. Ja, gut, so viel zu den Benchmarks. Jetzt das Gerät selbst war von der Oberfläche her für mich eine Überraschung. Es ist das erste Mal, dass ich längere Zeit dieses Magic UI, was ja dieser EMUI entspricht in der neuen Version, hier nutze, und ich war wirklich positiv überrascht. Man glaubt es nicht, ich bin ja kein Fan von Programmen, die bereits vorinstalliert sind. Ja, die fliegen normalerweise bei mir alle runter, weil ich meine eigenen Programme habe. Aber hier muss ich sagen, wow. Also, ich nutze statt Google-Kontexten, nutze ich Kontext von Huawei. Ich habe auch sofort eine Huawei-ID genommen und habe auch den Cloud-Speicher genutzt, ja, für verschiedene Backups zu machen. Funktioniert alles wunderbar. Der File-Manager ist ja interessant, unglaublich. Ich wollte ja gleich wieder einen File-Manager installieren. Davon habe ich jetzt erstmal abgesehen. Ich denke, ich brauche den nicht mehr. Hier ist alles zusammen am Platz. Was mich absolut beeindruckt hat, sind die Sicherheitsfunktionen, die dort drin sind. Da gibt es nämlich so eine Safe-Funktion. Damit kann man mit einem Passwort einen getrennten Bereich, einen verschlüsselten Bereich erstellen. Also nochmals verschlüsselt. Ja. Das Smartphone ist ja wie bei Android üblich grundverschlüsselt. Das heißt, wenn es ausgeschaltet ist, ist es verschlüsselt. Aber in dieser Verschlüsselung kann man nochmal einen verschlüsselten, speziell gesicherten Bereich erstellen, wo man dann Files, Videos, Audiodateien und Images hin kopieren kann oder hin verschieben kann, so dass die dann eben sicher sind. Das heißt, selbst wenn jemand da dann Zugriff hat, dann muss er erst noch hier diesen Safe nochmal entschlüsseln. Also das halte ich für sehr weit hergeholt. Das ist ein guter Schutz. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, Mensch, was für eine Software nehme ich denn da? Tue ich die Dateien einzeln mit GPG verschlüsseln? Gibt es hier so ein Container-Verschlüsselungssystem? Und ja, das im Prinzip ist das genau das. Das ist ein Container-Verschlüsselungssystem, das im Betriebssystem, also in diesem Ding hier, funktioniert. Ich habe davon abgesehen, es gibt noch mehr Möglichkeiten, gesicherte Bereiche zu machen, indem man zum Beispiel einen separaten, wie einen separaten Account erstellt, der natürlich auch wieder speziell gesichert ist, sodass zum Beispiel alle Dateien, alle Sachen, die man macht, auch die History und so, ja, dass die nicht auftauchen im normalen Account. Es ist quasi ein Private Space, und so nennt sich das Teil auch Private Space, ja, dort ist es auch wieder speziell geschützt mit einem PIN, ja, oder einem Pattern. Und damit kann man dann quasi einen ganz abgetrennten Bereich vom eigentlichen System nutzen. Auch das ist eine sehr interessante Geschichte. Gut, Fingerprint-ID ist klar, funktioniert auch sehr gut. Face Recognition habe ich erst gar nicht probiert. Ich sehe da jetzt ehrlich gesagt keinen Grund. Vielleicht mache ich es mal demnächst einfach mal zum Testen. Ja. Die Funktionen, die für Backups beispielsweise zur Verfügung stehen, sind ganz umfangreich. Und hier komme ich dann auch zu den Tools, die da Huawei mitliefert. Also Backups, eben schon gesagt, gut. Kann man auf dem Computer machen oder auf einen externen Speicher. Also man kann da zum Beispiel eben eine externe Festplatte oder USB-Stick anschließen und darauf dann das gesamte Handy sichern. Ja, komplett. Das finde ich so ziemlich cool. Es gibt auch eine Funktion, sogar Phone Clone nennt sich das. Ja, wenn man ein neues Gerät, also das quasi übertragen will auf ein neues Gerät. Aber gut, das wird in der Regel nicht gebraucht werden, weil ja das auch über die Cloud ganz gut, jetzt, wie man gesehen hat, funktioniert. Alle Einstellungen wurden übrigens übernommen. auch Systemeinstellungen, die ich auf dem Pixel gemacht habe, wurden, soweit es möglich ist, übernommen, was ich sehr, sehr cool fand. Ja, Contacts, habe ich eben schon gesagt, ist bei mir jetzt tatsächlich die Huawei Contacts, weil die ziemlich gut sind. Nicht schlecht. Also mir gefällt es. Da brauche ich eben kein zusätzliches Programm mehr. Auch das Ganze gilt auch für dieses Wetter System, was da drin ist, auch das schön. Es ist ein wirklich guter Voice Recorder integriert, mit annehmbarer Qualität für Sprachnotizen zu machen. Wunderbar, ja. Dann die Spielereien, ja, Flashlight, natürlich, ja, Mirror-Funktion, eine Kompass-Funktion, und der Kompass ist sogar ziemlich genau. Für mich natürlich als Geocacher gleich wieder sehr gut gewesen. Ist ja nicht so, dass ich schon ein paar Apps habe, wo so ein Kompass integriert ist, aber trotzdem, ja, ein einfacher magnetischer Kompass ist manchmal ganz gut, vor allem beim Letterboxing. Die Translator-App ist auch gut, muss ich zu meiner Schande gestehen, denn die ist von Microsoft. Das ist übrigens nicht das einzige Microsoft-Programm, das vorab installiert ist, nämlich SwiftKey ist ebenfalls als Standard-Tastatur installiert. Die musste allerdings weichen, weil da bin ich nicht zufrieden gewesen. Die musste weichen dem Gboard, weil die SwiftKey gar keine persönlichen Wörterbücher eingebunden hat. Und das geht natürlich nicht. Ich brauche meine Shortcuts. Ohne die geht's nicht. Die Wallet-Funktion funktioniert in Deutschland gar nicht. War klar. Themes, um das Smartphone vom Aussehen her zu verändern. Leute, ich wusste gar nicht, es gibt ja hunderte von Themes, die ihr teilweise kostenlos, teilweise aber auch kostenpflichtig herunterladen könnt. Ja. Irre. Dann habe ich hier einen Phone Manager, von dem lasse ich am besten die Finger weg. Da kann man nämlich die Dinger aufräumen, optimieren, Virus-Scan machen. Das geht nicht, um Himmels Willen, ja. Das wird bei mir nicht genutzt werden. Gott, also das war wohl die sinnloseste App hier drin bei den Tools. Ja, und dann die App Gallery, wo es eine, ja, so Vorschläge von Huawei bzw. Honor dann eben gibt, ja, was für Apps man bräuchte, ja. Honor Store ist natürlich nur ein Link, wenn man so will, ja, genau wie die Tipps und das High Care. Die Galerie, gut, da, die stinkt natürlich nicht an gegen Amazon und, Google Fotos, ja, auch Huawei hat mit der Cloud zusammen eine Funktion, um die Bilder zu sichern in der eigenen Huawei Cloud. Allerdings 5 GB ist zwar sehr gut, so normal, aber für die Bilder natürlich nicht. Da braucht man heutzutage unbegrenzt Platz, ganz klar. Und das bietet eben für die Gallery das nicht an. Das E-Mail-Programm habe ich auch erst gar nicht ausprobiert, weil Gmail und fertig. Party Mode, ja, es ist eine ganz interessante Geschichte. Also wenn jemand anderes ein Huawei-Gerät hat, kann man hier in Party Mode starten und dann wird die Musik auf den verschiedenen Geräten gesynkt miteinander, so ähnlich wie Multiroom-Lautsprecher. Ja, das ist eine interessante Geschichte. Ob das jetzt wirklich nützlich ist, kann ich nicht sagen. Ich wüsste jetzt nicht, was ich da machen sollte damit, ja, aber okay, ne, man hat's mal, ne, eine nette Demo wäre sicherlich, auf jeden Fall. Ja, bleibt noch die interessanteste App, die Huawei mitliefert oder Honor mitliefert, und dafür gibt's auch keine Alternative, nämlich die Smart Remote, und es ist mir auf Anhieb gelungen, mein TV, mein Videorekorder einzubinden. Mehr habe ich noch nicht probiert. Ich werde demnächst noch mein Kabelreceiver einbinden. Ja. Und das hat auf Anhieb funktioniert. Jetzt kann ich mit dem Huawei über Infrarot, denn, Honor, ist ja Huawei, ist ja wurscht. weil da ist eine Infrarot-Schnittstelle drin. Da ist ein Infrarotsensor drin und ich kann jetzt damit auch über Infrarot das TV steuern und den Videorekorder bzw. DVD-Recorder steuern. Cool, oder? Nicht schlecht. Das ist eine umfangreiche Datenbank drin vorhanden, offenbar. und damit lässt sich dann hier alles Mögliche machen. Und auch nicht nur die Standardfunktion laut, leise, an, aus, sondern auch weitergehende Funktionen, gerade beim Videorekorder, da sind die Menüs, Schnellvorlauf und alles Mögliche, da kann man wirklich alles groß damit machen. Und das heißt, AD-Multifunktionsfernbedienung, das Honor View 20 übernimmt das Ganze. Also man hat es schon fast vergessen, wie nützlich manchmal so eine Infrarotschnittstelle sein kann, ja, für das Steuern von Geräten. Gar nicht übel. Ja, so sieht es aus. Tja, ich habe auch eine kleine Schwierigkeit entdeckt. Die Wi-Fi Plus-Funktion, die musste ich abschalten. Was ist passiert? Die hat mir ständig, obwohl mein WLAN vorhanden ist, ja, mich umgelenkt ins LTE-Netz, weil es offenbar besser war. Das stimmt natürlich nicht. Ja, das Problem ist, dass, da komme ich auch gleich nochmal dazu, an manchen Stellen hier bei mir, das Wi-Fi-Netz relativ schwach ist, so 1 bis 2 Balken. Aber wunderbar schnell, immer noch kein Problem, 5 GHz-Netz, relativ frei, ohne Störungen, und da geht es ohne Probleme. Also nicht, dass das LTE-Netz schneller wäre, überhaupt nicht. Aber Wi-Fi Plus, so heißt die Funktion im Honor, hat gemeint, es wäre besser, weil der WLAN-Empfang ja so schwach ist, ja, mich jetzt gleich mal ins LTE reinzumachen. Das heißt, ich wäre größtenteils im LTE-Netz drin. Warum das so ist, dass das Wi-Fi hier nur 1 bis 2 Balken hat, das steht auf einem anderen Platz, denn das ist ein kleines Problem. Also der Wi-Fi-Empfang ist deutlich schlechter als der Empfang zum Beispiel beim Pixel oder beim Sony Tablet Z3 Compact. Ja. Ich weiß nicht genau, woran das liegt. Auch der Netzempfang hier in verschiedenen Räumen ist nicht ganz so ideal. Ja. Obwohl hier eigentlich Top-Empfang ist bei mir. Ich kann es nicht genau sagen. Ich hoffe, dass es mit dem Netzempfang jedenfalls kein Problem wird. Beim Cachen im Wald, weil da ist man auf jedes Fünkchen Empfang angewiesen. Da geht es oftmals nur, wenn man das Handy in eine bestimmte Richtung hält. Ja. Also die Antenne da drin scheint wirklich nicht das Beste zu sein. Das muss man leider sagen. Also die Wi-Fi Qualität vom Empfang her ist nicht gut. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das scheint auch soweit alles in Ordnung zu sein. Aber der Empfang, was Wi-Fi betrifft, geht überhaupt nicht mit diesem Netzempfang. Muss ich noch abwarten, das muss ich dann vergleichen noch. Aber das wird sowieso dann nur interessant sein, wenn man draußen ist. Komisch. Das ist ein kleiner Minuspunkt also. Die Einstellungen, die es in dem Gerät gibt, sind allerdings auch sehr umfangreich. Mit dem Wi-Fi Plus abgeschaltet funktioniert es wunderbar. Die Erklärung, was Wi-Fi Plus ist, ist ein bisschen, missverständlich. Da kommt es einem so vor, als wenn man Wi-Fi Plus abschaltet, dann würde das Gerät nicht mehr hin und her switchen zwischen Netz und Wi-Fi, wenn man das Wi-Fi verletzt, ja, und wieder zurückkommt und so weiter. Das stimmt nicht. Das geht ganz normal. Mit dem Wi-Fi Plus ist wirklich nur dann gemeint, dass wenn das Handy meint, die Verbindung wäre jetzt besser über LTE, dass er dann automatisch LTE benutzt. Und das will ich ehrlich gesagt überhaupt nicht haben. Da wäre das Freikontingent bei mir hier sowieso gleich weg. Also ich weiß natürlich von einem Problem. Ich habe mein Wi-Fi-Netzwerk auch nur mit 25% Leistung laufen. Ganz klar, meine Nachbarn 300 Meter weg, die müssen keinen Wi-Fi-Empfang von mir haben. Ja, das will ich nicht. Das ist ja auch ein Sicherheitskriterium. Ja, wer mein Netz nicht empfangen kann, der kann da auch nichts mit anfangen. Ja, und damit ist es gut. Das heißt, ich habe eigentlich wenig Intention, jetzt das stärker einzustellen und dann die Nachbarschaft zu befunken. Ja? Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Nun gut, wie auch immer. Es geht gerade so. Von daher werde ich da wohl nichts da machen. Ja, in den Preferences, wie gesagt, gibt es umfangreiche Einstellungen, was auch teilweise zu Verwirrungen führen kann, durchaus, denn es gibt so viele Optionen, irre, Wahnsinn, man kann wirklich fast alles einstellen, ja. Hier habe ich natürlich besonderen Augenmerk gelegt auf die Batterie, Einstellungen, ja, auf der Akku, dass eben hier bestimmte Apps nicht beendet werden. Das scheint auch soweit zu klappen, ja, einmal gab es eine Verzögerung bei einer Line-Nachricht, da muss ich aber erst nochmal checken, ob das ein generelles Problem ist oder ob das nur ein einmaliger Verschlucker war, außerdem war der Akku da auch schon ziemlich niedrig. Der Akku, da muss ich auch noch was sagen, ja. Die Line-Nachrichten, das wird sich dann noch zeigen, inwiefern das ein Problem wird und mit diesen Apps. Aber so wie man das einstellen kann, hört sich das auch schon mal gut an und zeigt dann auch an, wenn eine App zum Beispiel besonders viel Strom verbraucht oder besonders oft im Hintergrund aktiv ist. Aber man kann es einstellen, dass er das akzeptiert und nichts dagegen unternimmt. Ja? Und auch Warnungen von entsprechenden Apps kann man ausschalten. Line darf bei mir eben im Hintergrund und soll auch im Hintergrund permanent da sein, ja, und so soll es auch sein. Hier gibt es noch eine andere Einstellung, die finde ich auch faszinierend, für Spiele. Da kann man festlegen, welche Spiele besonders bevorteilt werden im System. Das ist ganz interessant, also sozusagen eine... Das geht über den App Assistant, da kann man dann sagen Game Acceleration, ja, und dann kann man eben sagen, dass man hier für diese Spiele das schneller machen will, das Smartphone, und man hat hier auch eine Funktion Uninterrupted Gaming, das heißt, hier kann man ebenfalls verhindern, dass zum Beispiel Nachrichten einem stören. Außerdem kann man hier auch noch Joypads verbinden. Da ist allerdings nur einer eingetragen, der B-Top G1. Keine Ahnung, das ist wohl eins, wo man auch direkt ans Gerät dran klemmen kann. Muss ich aber erst nochmal recherchieren, ob es das überhaupt zu kaufen gibt. Ja. Also damit haben wir auch die Spiele versorgt. Natürlich ist es eine schöne Sache, denn ich spiele auch durchaus mit dem Handy und das wird ja auch noch in Zukunft verstärkt werden, vor allem wenn dann eben der Desktop-Modus aktiviert wird. Gut, gut. Akku. Leute, ihr glaubt's kaum. Ich war beim Einrichten gestern, ja, wie ihr euch vorstellen könnt, sehr eifrig und das Gerät lief quasi den ganzen Tag. Den ganzen Tag von 6 Uhr morgens, ja, bis 8.30 Uhr abends war das fast immer an. Und danach nochmal sporadisch. Ich hatte abends noch 10% Akku, als ich ins Bett ging. Das gab's noch nie. Ich war so perplex. Also ich habe damit gerechnet, dass ich 2 bis 3 Mal am Tag nachladen muss, weil ich hatte das ja immer an, permanent, dauernd. Ich habe die Spiele getestet, ich habe dauernd Benchmarks laufen lassen, was ja auch sehr rechenintensiv ist, ja. Und, alles Mögliche. Und trotzdem habe ich noch 10% Akku gehabt. Das ist absolut faszinierend. Sowas bin ich gar nicht gewohnt. Das Pixel musste ich bei meinem Nutzungsprofil, und das hat mich weniger benutzt als eben das Honor für das Einrichten alles Mögliche, ja, Display immer an, ja, bis zu 3 Mal am Tag laden, obwohl es oft nur so da liegt und ich gar nichts damit mache. Ja. Die Spiele ziehen halt sehr viel Akku, ja, und da merkt man dann eben, welches Handy besonders viel Akku verbraucht, welches stromsparend ist, ja. Und das merkt man aber auch an der Hitzeentwicklung. Also das Honor hat eine sehr moderate Hitzeentwicklung, ja, was wohl auch durch die Flüssigkeitskühlung kommt, ja. Das heißt, die Wärme wird gut abgeleitet und entsprechend schonend kann eben der Prozessor betrieben werden. Das Google Pixel, wenn ich zum Beispiel da PES oder Pokémon spiele, ja, dann ist es schon nach wenigen Minuten wird es richtig warm. Ja, und dann fängt es auch an zu stottern und schaltet eben herunter, weil es eben sonst droht zu überhitzen. Noch nicht mal störend warm geworden, das Honor View 20. Das hat mich auch sehr gewundert, weil es ja eigentlich auch die Spiele besonders stark hier nutzen soll. Ja, ausnutzen soll. Und ja, ging alles wunderbar. Die Gestensteuerung habe ich gleich eingeschaltet. Das heißt für mich keinerlei Buttons mehr eingeblendet. Sie haben es getan, als ob man meine Gebete erhört hätte. Was habe ich euch gesagt? Google hat es mit dem Zurück-Button ja, versaut. Ich habe ja gesagt, diese Steuerung, also man braucht keine Buttons mehr heutzutage, finde ich. Auch keine Software-Buttons. Die hängen unten nur rum und brauchen einen Haufen Platz. Vergisst es, ich habe jetzt den ganzen Bildschirm ohne Bedienelemente unten zur Verfügung. Irre, das ist ein wahnsinniges Gefühl. Ich habe so viel Platz auf dem Display. 6,4 Zoll Display wird perfekt ausgenutzt, auch weil eben dieses Punch-Hole drin ist oben für die Kamera. Das heißt, das stört nicht weiter, es nimmt keinen Platz weg, also eine Zeile oben vom Display. Ich habe eine riesige Fläche, wo ich ausnutzen kann. Und das, obwohl das Teil nicht größer ist als das Pixel. Ist das zu glauben? Unfassbar. Ich bin wirklich von dem Display begeistert. Es ist ein LCD-Display, also TFT, IPS. Was jetzt, ne? IPS, genau. Und es ist sehr gut. Standardmäßig kommt es eingestellt auf Vivid, ja, also etwas leuchtendere Farben. Ich bin da ja kein Fan davon, also reingegangen, auf normal geschaltet, dann war ich skeptisch. Aber das ist nun mal so am Anfang, wenn man das so von Vivid, also von leuchtend da, dann umschaltet, dann ist man erstmal skeptisch. Ui, da ist ja so ein Gelbstich drin. Nee, das ist es nicht. Das ist halt nun mal die Realität, ja. Und somit habe ich das dann auch nach einigem Hin- und Her-Probieren, habe ich das so eingestellt. Und damit habe ich jetzt auch dieses, ja, ähnlich wie das SVGA-Farbprofil. Ich habe es verglichen mit dem Pixel-Display. Das hatte ich ja auch gleich auf SVGA umgestellt. Und somit habe ich in etwa die gleichen Farben und die gleiche Farbintensität. Das heißt Realität statt Comic. Ja. Gut. Also alles soweit gut da drin. Die Ausstattung hatte ich jetzt schon angesprochen, was so dabei war und so weiter. Klar, waren keine Überraschungen dabei. Es werden auch keine Headphones oder sowas mitgeliefert. Aber ich glaube, bei dem Preis kann man das auch nicht unbedingt erwarten. Klar, die Farbprofile sind natürlich bei mir wichtig, weil ich da eben kein Fan davon bin, von Falschfarben. Auch wegen der Kamera-Funktion. Es ist nun mal so, wenn ich ein Bild mache und das sieht auf dem Smartphone wunderbar leuchtend aus, so klasse, ja, dann übertrage ich es am Computer und denke, das hat aber besser ausgesehen am Smartphone, ja, genau so ist es. Nee, das sollte schon so aussehen, wie es dann entsprechend auch wieder am Computer rüberkommt, also nach SVGA-Farbprofil. Und dann ist es ein bisschen mehr standardisiert und dann haben wir da auch alles geregelt. Die Kamera, da gibt es nochmal spezielle Tests. Ich konnte die halt natürlich an einem Tag nicht testen. Wir haben auch hier gerade schlechtes Wetter, es ist alles sehr trübe, also ich meine nicht von jetzt da von der Sonne her, das wäre ja egal, sondern die Luft ist sehr trübe. Das heißt, ich kann nicht wirklich weiter entfernt Objekte vernünftig einfangen, ohne dass die sowieso schon milchig und verwischt wären. Ja? Und genau da sind ja auch dann die Stärken von einer Hochpixel-Kamera, wie jetzt hier drin mit der 48 Megapixel. Ich habe also nur mal ein paar Shots gemacht und kann sagen, ja, also es gibt einen Unterschied, einen positiven Unterschied zwischen 48 Megapixel AI Clarity, also diese Ultra Clarity und der 48 Megapixel Normalfotografie. Auch mit eingeschalteter AI-Funktion, das spielt da keine Rolle. Und das ist wie erwartet. Allerdings muss ich sagen, bei weiter entfernten Objekten habe ich das Gefühl, dass, wie gesagt, ich habe mehrere Testbilder gemacht und da habe ich das Gefühl, dass bei weiter entfernten Objekten das normale 48-Megapixel-Bild besser ist, als es mit der AI Clarity. Das ist seltsam. Da muss ich nochmal, wie gesagt, schauen, wenn eben mal die Luft etwas klarer ist. Bei der nächsten Geocaching-Tour werde ich da einige Bilder damit machen und dann zeige ich euch da auch mal was davon. Und dann könnt ihr euch das selbst ein Bild davon machen. Ja. Um eine Sache aus dem Weg zu räumen. Ich war ja schockiert, als ich gehört habe, ja, das war, wo war das drin gestanden? War das nicht bei Android Central, Android Police vielleicht? Möglicherweise Android Police. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht mal ganz sicher. Ich hatte mal sogar diesen Test verlinkt. Und da hat drin gestanden, dass die 48 Megapixel nicht als 48 Megapixel abgespeichert werden, sondern als 12 Megapixel Bilder. Also das heißt, die werden heruntergerechnet als 12 Megapixel Bilder und weil es ja auch dann von der Größe ja praktischer wäre. Ich weiß nicht, was der Redakteur dort gemacht hat. Ich war schockiert. Ich habe gedacht, oh je, das ist ja blöd. Dann kann ich nur in diesem AI Clarity Modus fotografieren muss, für jedes Mal, wenn ich die Kamera starte, muss ich den Clarity-Modus einstellen, weil der bleibt nicht drin. Nur der 48-Megapixel-Modus normal bleibt drin. Also ich gehe mal davon aus, dass der seine Bilder hochgeladen hat, zum Beispiel mit so Diensten wie Google Fotos. Weiß nicht, ob Google Fotos das noch macht, aber auf jeden Fall ein Dienst ähnlich, wo dann die Bilder in einer kostenlosen Version runterrechnet auf 12 Megapixel. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, zumindest war es mal so, dass das auch bei Google Fotos mal der Fall war. Wenn man also hier dieses High Quality nimmt, dann wird komprimiert und die Bilder, glaube ich, maximal 16 Megapixel groß gespeichert, während das in der vollen Auflösung dann eben mehr Megapixel mehr. Und in der Tat, er hat geschrieben, das wird runtergerechnet auf 12 Megapixel. Das stimmt nicht. Überhaupt nicht. Das sind echte 48 Megapixel Auflösung, dass da prinzipiell abgespeichert werden. Entsprechend groß sind auch die Dateien, so ja, zwischen 10 und 12 Megabyte. Die AI Clarity Dateien sind nochmal 2 Megabyte etwa größer, 2 bis 3 Megabyte größer, je nach Motiv, weil da eben mehr Details drin sind. Und somit, ja, habt ihr das. Es gibt eine Möglichkeit, das Foto sogar in RAW zu speichern. Das könnt ihr euch vorstellen, ne? 48 Megapixel in RAW abspeichern. Wow! Jetzt weiß man, warum 256 GB vielleicht auch eine gute Idee sind, wenn man Videos und Fotos macht, ne? Aber ja, das nur mal am Rande. Auch das werde ich noch genauer probieren. Auch die Pro-Funktionen, die es da gibt, wo man wirklich auch die Belichtung, die Belichtungszeit, die Farb- und Helligkeitskorrekturen manuell einstellen kann, den ISO-Wert manuell einstellen kann. Das wird alles noch genauer getestet. Auch die Spezialfunktionen möchte ich mal testen. Da gibt es ja dieses Starlight, ja, oder Star Stripes, wo man eben hier so ein Smartphone quasi hinlegen kann, zum Beispiel auf einen Stein, ja, und dann den Himmel einfach über eine ganz lange Zeit, ja, eine halbe Stunde, Stunde oder noch länger, eben aufnimmt, und dann kann man eben die Bewegung der Sterne halt sehen. Ja, wenn man das richtig macht, und dann kriegt man so ein richtig schöner Halbkreis, ja, oder noch mehr zusammen, je nachdem, wie viel Zeit man hat. Wirklich ganz toll, ja, und diese Sonderfunktion gibt es da auch. Auch die Night Sight wird noch probiert, und es gibt so viele Modis, die man hier in der Kamera noch probieren kann. Wenn ich hier das mal starte, ja, und gehe auf More, das seht ihr, dann hier Pro-Funktionen, ja, da habe ich, ist wie gesagt, dieses mit dem ISO-Format und die Belichtungszeiten und so weiter. Hier bei einem Video natürlich, klar, da kann man auch schön reinzoomen übrigens, ja, gute Qualität, klar, bei diesem Sensor wundert mich das nicht, ja. Aber um bei den Sonderfunktionen zu bleiben, gibt es Slow-Mo, da habe ich mal kurz was probiert mit 960 Frames pro Sekunde, wow, Panorama-Funktion, Light-Painting, da ist dann auch dieses drin, da kann man Traffic-Trails einstellen, ja, also das heißt die Lichter von den Autos, ne, Light Graffiti, wenn man was malen will und so, Silky Water für Wasser, Aufnahmen, die dann ein bisschen verwischt sein sollen, das Wasser, und eben Star Trails, da bin ich am meisten drauf gespannt, mal gucken, was das bringt dann. Natürlich auch Timelapse, das heißt also Zeitrafferaufnahmen, Filter, verschiedene Filter kann man nutzen, in Echtzeit auch ganz schön hier mal zu sehen. 3D-Panorama, Normalpanorama, Stickers kann man einfügen. Ach Gottchen, ne? Ja, noch vieles mehr. Also hier, diese Stickers sind übrigens ganz gut. Da kann man auch zum Beispiel seinen Ort und Zeit einblenden lassen. Ja, in verschiedenen Dingen, sogar einen kleinen Kalender kann man einblenden lassen. Schon nicht übel. Also es ist nicht so, dass die keine Einfälle gehabt haben. Dokumente, für Dokumente zu scannen, auch das sehr schön, sowas. Und natürlich ein sogenannter Artist-Mode, wo man die Bilder auch sehr verfremden kann. Auch das eine schöne Geschichte. Und es gibt sogar noch einige Filter zum Herunterladen, wie zum Beispiel, dass das Essen schöner aussieht, wenn man es fotografiert. Also ihr seht, eine umfangreiche hier Funktion, und deswegen ja, könnt ihr dann auch entsprechend hier einiges machen. Übrigens die AR-Lens-Funktion, das werde ich euch vielleicht auch nochmal im Video zeigen. Muss nur gucken, dass ich es dann hinkriege mit der Audio-Video-Synchronisation, denn man kann hier tatsächlich mit dieser AR-Lens-Funktion zum Beispiel Tiere oder Ähnliches eben sprechen lassen, ja, und auch den Kopf bewegen, und eure Mimik wird nachempfunden und kann das dann zum Beispiel als Video aufnehmen, ja, lustige Sache, was wie eine Spielerei klingt, ist auch eine Spielerei, aber man kann auch hier ganz interessante Effekte eben machen, was lustig ist, finde ich, sehr lustig sogar. Cool. Ja, also Leute, die Kamera alleine, da könnte ich jetzt eine ganze weitere Sendung noch darüber sprechen. Aber wie gesagt, die werde ich erstmal mal testen, und vor allem eben auch die Spezialdinger. Ja. Es gibt ja schon so viele Tests über das Honor View 20 Kamera mit den normalen Bildern. Da werde ich mich nur kurz damit beschäftigen, nochmal hier meine Meinung dazu eben bilden, und dann werde ich euch noch ein paar Funktionen vorstellen. Im Laufe der Woche werden die nacheinander eintreffen, die Videos, ja, es kann nicht alles zusammenkommen, weil das wird sich über einige Zeit ziehen. Gerade mit den Bildern muss ich einfach gute Bedingungen haben, um auch aussagekräftige Bilder zu machen. Nützt nichts, wenn hier das Wetter total trübe ist. Ja, im Smog kann man schlecht Bilder machen. Das sieht alles milchig aus. Ja, Audio, das möchte ich auch noch gerne ansprechen. Da ist ein kläglicher Lautsprecher drin. Aber wer von Google Pixel kommt, der wird diesen Lautsprecher vergöttern. Wie genial sich alles anhört, die Klingeltöne, die Spiele, wie klar und deutlich und laut, und man kann die Lautstärke sogar richtig regulieren. Ich bin das gar nicht mehr gewohnt gewesen. Ich habe ja schon früher mal gesagt, beim Pixel war es so, da gibt's, also die geringste Lautstärkenstufe ist eigentlich schon viel zu laut. Dann drückt man da drauf und da passiert fast gar nichts, so bis zur Mitte, und dann wird's dann deutlich lauter, ja, so bis zum Dreiviertel, und dann wird's auch nicht mehr lauter. Das haben die natürlich mit der Software gepatcht, weil ihr kennt das Problem von diesen Verzerrungen, die das Pixel immer hatte. Damit die das umgehen, haben die sowohl die niedrigste Lautstärke als auch die lauteste Möglichkeit einfach rausgeklettet, und dafür kann man zwischendrin nur wenig Variation von den Lautstärken kriegen. Das ist sehr, sehr schlimm, und der Ton hört sich einfach grausam an, weil auch noch ein Filter davor sitzt, damit eben der interne Lautsprecher nicht zu stark belastet wird, weil auch das war ein Problem mit den mit diesem Krachen und Übersteuern des Lautsprechers. Das ist hier alles nicht. Ich kann es leise machen, ich kann es laut machen und ich kann es sehr laut machen. Ja. Und das alles ohne, dass es verzerrt. Das finde ich schön, das bin ich nicht mehr gewohnt. Deswegen ist dieser einfache Mono-Lautsprecher für mich wieder sehr gut. Nix für jemanden, der vielleicht von einem anderen Gerät kommt, sogar mit Stereo-Lautsprechern im Gerät. Der wird sicherlich hier auch die Nase rümpfen und wird sagen, was ist denn da, ein einfacher kleiner Mono-Lautsprecher? Na, das ist nix. Ne? Naja. Und er ist aber an der richtigen Stelle angebracht. Ja? Er ist an der richtigen Stelle angebracht. Das muss man auch mal sagen. Weil da wird dann, so wie man das Telefon oder wie ich das Telefon normalerweise halte, wird der nicht verdeckt. Da hatte ich auch immer mein Problem beim Pixel. Ich habe eigentlich das Pixel falsch herum gedreht, ja, wenn es da überhaupt falsch herum gibt. Das machen allerdings nicht alle Apps mit, damit ich nicht immer mit meiner Hand den Lautsprecher abdecke. Und vor allem auch nicht den Helligkeitssensor, dann wird nämlich das Bild während des Spielen dunkel, das möchte ich auch nicht haben. Auch das haben die hier offenbar gut gelöst, denn das ist mir hier auch noch nicht passiert. So, jetzt habe ich euch mal den ersten Eindruck vermittelt. Ja, dreiviertel Stunde habe ich jetzt davon schon gesprochen. Ich glaube, ich lasse es für heute mal gut sein. Es wird, wie gesagt, nächste Woche hoffentlich noch ein paar Videos, einzelne Videos geben, und wird dann auch nochmal, wenn es was Interessantes gibt, im nächsten Uncast dann eben auch nochmal ein paar Sachen, die mir dann noch auffallen, hervorheben. Also von mir kriegt es jetzt das erste Mal nach einem Tag intensiver Test, oder ja, es sind jetzt fast zwei Tage intensiver Test, auf jeden Fall mal schon einen Daumen hoch. Wenn da nicht noch ganz große Fauxpas drin sind, dann wird das okay sein. Ja. Dann bin ich auch zufrieden damit. Weil wenn ich mir das jetzt angucke, was man an Leistung bekommt für 649 Euro, wow. Passt mal auf bei der Google I.O. im Mai. Da werdet ihr sicherlich dann überrascht sein. Gut. Ich komme jetzt mal zu den News. Es gibt eine Möglichkeit, einen Ring um das Punch-Hole von Samsung S10 zu machen. Auch der hat ja so ein Loch im Display, wenn man so will. Ja. Und da hat einer eine findige Idee gehabt. Der hat quasi diesen Kamera Ausschnitt herum einfach einen Kreis gemacht. Da wird quasi über das Bild drüber gelegt, und dort wird dann deinen Ladezustand des Akkus angezeigt. Das ist nicht schlecht. Es gibt aber auch noch eine App, die zeigt dort eine Benachrichtigung an, wenn zum Beispiel eine Nachricht eingetroffen ist. Denn das S10 hat meines Wissens nach keine Benachrichtigungs-LED. Kann man also damit quasi nachholen, zumindest wenn man Always-On-Display nutzt. Also coole Geschichte, dieser Energy Ring, ja, den habe ich hier mal verlinkt. Das ist auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Ich habe den Entwickler schon angeschrieben, ob der nicht sowas für ein Honor View 20 rausbringt. Ganz abgeneigt wäre er nicht. Der braucht allerdings die genauen technischen Daten. Die hatte ich zu dem Zeitpunkt ja noch nicht. Offenbar dieses Wallpaper mit den genauen Maßen, das hat ihm wohl nicht sehr viel geholfen. Aber, also mit dem genauen Maßen, wo dieser Ausschnitt ist und wie groß der Ausschnitt ist. Aber ich werde jetzt mal abwarten, hat sich bis jetzt noch nicht mehr gemeldet. Vielleicht gibt es auch bald dieser Energy Ring für das Honor View 20. Das wäre ja auch nicht schlecht. So, als nächstes Huawei wird 2019 zur Nummer 1 vor Samsung. So heißt es. Ich hab lange gekämpft, ob ich die Nachricht überhaupt heute lesen soll. Verlesen soll, weil ich will hier nicht den Eindruck erwecken, jetzt weil ich ein Honor-Gerät habe, dass ich jetzt hier grundsätzlich Huawei in den Himmel lobe. Ich lobe die nur so lange in den Himmel, wie ich überzeugt bin von den Leistungen. Und bis jetzt bin ich überzeugt, aber das hat mit der Meldung ja nichts zu tun, denn diese Mutmaßung kommt nicht von mir. Ja. Verschiedene Analysten sehen, dass Huawei, natürlich auch Huawei selbst, ne, 2019 Samsung überholen und zur Nummer 1 werden. Und das ist nicht mehr abwegig. Das ist nicht mehr abwegig. Ganz im Gegenteil, sogar wenn man die Wachstumsrate sieht, wie sich Huawei entwickelt und Samsung anguckt, dann ist es sogar sehr, sehr wahrscheinlich, dass 2019 der Wechsel stattfindet und Huawei der größte Smartphone-Hersteller 2019 wird. Das wird nicht schon alleine gehen, da muss sich Huawei noch kräftig anstrengen, ganz klar. Samsung wird sich nämlich auch kräftig ins Zeug legen, auch wenn momentan die Zahlen etwas schlechter ausfallen. Also die Einnahmen sind deutlich geringer als im gleichen Quartal letztes Jahr. Das ist schon ein Batzen Geld, aber dennoch sind natürlich die Gewinne von Samsung astronomisch. Ja. Und deswegen wird sich dann erst zeigen, wie dann eben Huawei da aufholen kann gegenüber Samsung. Und naja, okay. Ich meine, mir selbst ganz ehrlich gesagt egal sein. Mich interessieren eigentlich die Verkaufszahlen von den Firmen eigentlich weniger, denn ob es einer Firma gut geht oder mich, das bringt mir nichts. Ja. Mir muss es gut gehen, das heißt, ich brauche mehr Smartphone für weniger Geld. Alles andere ist wurscht. Amazon entwickelt die Earbuds mit integrierter Alexa-Funktion. Earbuds. Nicht schlecht. Also das ist wieder so ein Begriff, der hat sich in den letzten Monaten, eigentlich schon in den letzten ein, zwei Jahren etabliert. Earbuds. Da denke ich immer so, was ist denn das? Sind das jetzt ein paar Ohrfeigen von Bud Spencer? Die würde ich auch Earbuds nennen, ja. Also das ist, naja, okay, gut, was soll's. Aber ihr wisst, was gemeint ist. In ihr Kopfhörer, der Begriff ist wohl out, ja. Weiß nicht, Knopf im Ohr, ja. Jedenfalls kein Kopfhörer, ja. Und die sollen dann integriert haben ein Amazon-Gerät, ein Echo, sodass man auch hier direkt damit das nutzen kann. Wenn ich das richtig verstehe, soll das tatsächlich im also in den Headphones sein und keine Unterstützung beim Smartphone mehr benötigen. Das wäre ja auch mal interessant. Ja. Jo, was haben wir denn noch? Die, der Google Assistant, das sind bei einigen Leuten jetzt Werbebotschaften aufgetaucht in den Karten, die beim Assistant auf dem Handy dann erscheinen. Das hat für einigen Wirbel gesorgt gleich. Zeitgleich sind auch beim Android TV auf einmal so Sponsor-Channel mit Werbung aufgetaucht. Auch das hat eine Entrüstung hervorgerufen. Ich weiß nicht, ob man da jetzt unbedingt entrüstet sein muss, aber es ist natürlich immer ein seltsames Gefühl, wenn auf einmal ein Dienst, an den man sich gewöhnt hat, ohne Werbung, dann auf einmal Werbung auftaucht. Zumindest bei sowas wie bei dem Assistant und so, ja. Weiß nicht genau. Also ich habe ja generell nichts gegen Werbung, im Gegenteil sogar. Wenn das dafür sorgt, dass ich meine Sachen günstiger krieg oder sogar kostenlos krieg, ja, dann her damit, ja, was soll's, ne? Aber, bei solchen Ergebnissen beispielsweise kann das auch meinungsbildend sein oder eben halt den Nutzer beeinflussen. Da muss man es natürlich mit Vorsicht genießen. Es ist zwar ich sehe da jetzt drin keinen Skandal, auch wenn ich momentan Google nicht unbedingt sehr positiv gegenüberstehe, aber da muss man sich eigentlich nicht groß aufregen, finde ich. Bemerkenswert ist es allerdings trotzdem, und ich weiß nicht, ob das zum gegebenen Zeitpunkt eine richtige Entscheidung ist, wo die Leute doch alle noch so skeptisch sind gegenüber diesen KI-Assistenten, dass jetzt in diesem frühen Stadion, sage ich mal, schon Werbung einblenden. Das könnte doch einige Leute abschrecken, diesen Assistant überhaupt zu benutzen. Naja, gucken wir mal. Ist ja nicht so, dass die Konkurrenz dann nicht stärker wird. Übrigens, ganz interessant, es gibt ein neues Nokia oder ein neues Bild vom Nokia. Da habe ich erst gedacht, wow, was ist denn das? Die Vorderfront sieht exakt so aus wie das Honor View 20. Exakt. Ich bin richtig zusammengezuckt, so, ha? Nanu, also wenn da Kooperation da hinten dran steht, dann weiß ich auch nicht. Also jede Wette, dass die Gehäuse von Huawei kommen, die Nokia hier verbaut. Die Rückseite sieht natürlich anders aus, sie hat eine andere Kameraanordnung, ja, aber die Front 1:1 auch mit Punch-Hole. Ja, im Display drin und ebenfalls Position des Lautsprechers, ja, das ist sehr markant bei dem Gerät. Und auch die Dicke vom Bezel unten, also unten ist noch so ein paar Millimeter Rand, ja, und das ist genau der gleiche, also wirklich nur ein paar Millimeter, aber es ist genau auffallend hier an der Stelle, ja. Aber die Innereien dann ganz und gar nicht. Zwar gibt es hier auch eine Kamera mit 48 Megapixel, ja, aber mit einem Qualcomm Snapdragon 660 und 6 GB RAM, 128 GB RAM, ist es natürlich sogar ein ganz anderer Prozessor. Auch der Akku mit 3500 mAh entsprechend der anders. Dennoch sieht es aus, als ob das auch eine interessante Alternative zum Honor View 20 werden kann, denn der Preis liegt bei 385 US-Dollar, allerdings momentan nur in Taiwan und China zu bekommen und offenbar auch exklusiv. Also scheint es wohl hier keine Konkurrenz zu machen. Schade eigentlich, weil wer jetzt sagt, okay, ich brauche nicht unbedingt so viel Leistung, möchte aber doch einen 48 Megapixel Kamerasensor haben und die etwas moderateren Daten, ja, das Ganze nochmal einen ganzen Happen billiger, ist ja nicht schlecht, ja. Okay, aber das Nokia X71 wird wohl in Deutschland zumindest offiziell nicht herauskommen, weil es eben exklusiv für Taiwan und China ist. Google Play Music, Leute. Na, wer hat's gesagt? Ja, es war ja kein Geheimnis, ja. Google Play Music beginnt bereits mit dem Abschalten des Dienstes. Die erste Funktion wurde bereits deaktiviert. Der Artist Hub ist angekündigt, eingestellt wird er am 30. April. Damit verliert die Plattform die Möglichkeit für kleinere Künstler, dort ihre Sachen zu veröffentlichen. Als Notiz von Google wurde dort ausgegeben an die Betreffenden, dass mit dem Launch von YouTube Music letztes Jahr eventuell geplant wird, na, lest man das mal deutlich, die können einfach nicht aufhören, hier sich überall noch ein paar Hintertürchen zu lassen. So ein Wischiwaschi-Verein ist Google geworden, meine Güte. Aber egal, jeder weiß, was es heißt, ja. Dass dann eben geplant wird, Google Play Music durch YouTube Music zu ersetzen und das ist ein Zitat, wegen dieser Änderung schließen sie den Artist Hub. Boom. So, das, und das wird auch nicht nur von mir so gewertet, sondern auch hier von Android Central beispielsweise, ja, das ist der erste Hinweis drauf, ja, dass Google Play Music jetzt langsam, aber sicher heruntergefahren wird, so wie sie es eben mit ihren Diensten generell machen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren, dass Google Play Music abgeschaltet wird. Aber man darf auf jeden Fall schon gespannt sein, ob es dieses Jahr überlebt. Wenn ja, wird Anfang 2020 wohl dann die letzte Klappe für Google Play Music fallen. Sagt man das so? Weiß nicht. Oder wird Google Play Music aus dem letzten Loch pfeifen? Ist ja auch so ein, ist ja ein Musikdienst. Also lieber nach mit Tönen gehen. So. 14 HTC-Apps sind aus dem Play Store genommen worden. Was ist denn da los? Ja, mein Hauptspruch, Nachtigall, ich höre dir trapsen. Ja, ganz klar, das bedeutet, irgendwas ist dort im Busch bei HTC. So viele Apps werden runtergenommen vom Play Store. Was könnte das bedeuten? Nun, ich sag's euch ganz ehrlich, dass HTC bald keine Smartphones mehr anbietet. Ja, das, sind wir es ehrlich, ja, alle haben sowieso schon seit Jahren das erwartet, dass das passiert, ja, und das Smartphone-Business, seit eben die mehrere tausend Mitarbeiter von HTC zu Google gewechselt sind und quasi die Mobile-Division bei HTC für die Smartphones damit, ja, mehr oder minder nur noch pro forma bestanden hat, da bin ich davon ausgegangen, dass nur noch bestehende Designs genommen werden, eben um die neue Smartphones herauszubringen. Das wird ja immer so ein, zwei Jahre, ja, im Vorfeld wird das alles geplant. Und ich denke, das war's dann wohl. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwas anderes hier bedeuten kann, als dass HTC sein Engagement im Mobile-Business, im Smartphone-Business weiter nach unten schraubt, und damit ist es eben nur noch eine Frage von jetzt eben noch weniger Zeit, bis eben das HTC dann eben verzichtet auf die Produktion von Smartphones, wenn nicht noch ein Wunder passiert. Aber ehrlich gesagt, dieses Wunder erwarten wir ja bei HTC schon seit Jahren und bisher ist es immer ausgeblieben. Tja, neben Google Plus, heul, ja, hat auch noch ein anderer Dienst seine Pforten geschlossen oder eine andere App ist verschwunden, nämlich Google Inbox. Google Inbox zusammen mit Google Plus beerdigt, ja, rest in peace. Und damit bleibt natürlich Gmail als ultimativer Client, der auch noch ein paar Funktionen jetzt spendiert bekommt, noch zusätzlich. Zum Beispiel, ich habe es in der Rios Wochensicht genauer erklärt, was das bedeutet. Mails kann man jetzt dann auch zeitversetzt schicken, Das heißt, man kann frei den Zeitplan festlegen, wann die Mail verschickt werden soll. Super Sache. Scheduled Mails, also. Aber dennoch haben manche Leute ein ungutes Gefühl und suchen lieber nach Alternativen. Ja, macht man halt manchmal, wenn man sich geärgert hat oder will nicht mehr zurück zu Gmail. Mich hat das auch ein bisschen gestört. Ich bin von Gmail zu Inbox, ja, bin aber dann schon seit einiger Zeit, ich mache da immer gleich Tabula Rasa, ja. Wenn ich höre, okay, Inbox wird eingestellt, dann bin ich sofort weg. Ja, dann habe ich sofort gewechselt, habe mich jetzt an Gmail wieder gewöhnt, alles wunderbar. Ich gehe nicht hin bis zum letzten Tag, wenn es doch eh feststeht, Leute, was bringt es dann? Wenn es doch eh feststeht, bis zum letzten Tag und dann kommt irgendwann das große Erwachen, dann habt ihr einen Kater, ja, und, ne, bringt doch nichts. Rechtzeitig das sinkende Schiff verlassen, ja, die Ratten verlassen das sinkende Schiff, aber lieber eine Ratte, die dann schon brav am Ufer ist, ja, und den anderen zuguckt, wie sie ihn am Strudel ersaufen, ja, sorry, also dieser Vergleich ist total daneben, ja. Mensch, Rio, jetzt reiß dich mal zusammen, ja. Aber ich hab ja auch noch eine Alternative, ja, und zwar Edison-Mail. Edison-E-Mail ist meiner Meinung nach eine interessante Sache für die frustrierten Inbox-Nutzer, weil es eine ganz tolle Inbox-ähnliche Oberfläche meiner Meinung nach hat. Nicht ganz, also es ist keine Inbox-Kopie. Braucht euch keine Hoffnung zu machen. Ja. Kann natürlich mit Gmail ganz normal zusammenarbeiten, also ihr müsst da nichts umstellen oder so, einfach mit Gmail verbinden und schon geht's. Läuft aber auch mit einem Outlook-Account, mit Yahoo, mit AOL gibt's hier noch, ja, und so weiter, also kein Problem. Und dann könnt ihr hier eure Sachen schön einrichten. Warum ich hauptsächlich drauf gekommen bin: ein Punkt, das ist schon unstrittig, ist, dass man seine Reisen nicht mehr aufgelistet bekommt, speziell wie bei Inbox. Ja, es gibt eine externe App, da habe ich auch schon in der Line-Community da was drüber gesagt, aber so eine richtige Einbindung ist es ja nicht in die E-Mails, wenn man dort alles auf einem Platz haben will. Ja, ich sage immer, E-Mail ist King. Ja, damit kann man alles wunderbar machen, aber das stört dann noch. Und es scheint auch tatsächlich noch mehr Leute zu geben, die eben hier gerne ihre Reisen weiterhin im E-Mail-Client haben. Und dafür gibt es eine spezielle Funktion bei Edison Mail: Travel Notifications und Trip Infos direkt in der Mail. Da sind auch dann zum Beispiel, werden dann auch Abflugzeiten und Ankunftszeiten gespeichert, Checkouts, Check-ins und so weiter und so weiter. Also alles ziemlich zentral, ja. Ich hab das nicht persönlich getestet, das muss ich auch dazu sagen, ja. Von daher weiß ich nicht, ob das überhaupt zurechtkommt mit deutschen Mails. Das ist oftmals ein Problem. Allerdings war das auch ein Problem bei Google Inbox schon mal, hin und wieder, ja. Also wenn ihr deutsche Reservierungen bekommt, dann erkennt er zum Beispiel nicht die Abflugszeiten, weil dort eben nicht die genormten Begriffe stehen vielleicht, ja, und so weiter und so weiter. Und deswegen gibt es also manchmal Probleme. Ach, das ist ja immer so bei der Paketerkennung auch. Ja. Also stellt schon überall was Englisch ein, schickt mir die Paketbenachrichtigung bitte auf Englisch, dass mein Client das erkennt. Ja. Wenn es in Deutsch kommt, dann ist es nur eine ganz normale E-Mail, fertig, ne. Ist leider mal so, schade, aber es ist wohl so eine englisch zentrierte Welt, ja? Was soll man dann noch machen? Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob Edison E-Mail hier mit deutschsprachigen Benachrichtigungen zurechtkommt. Ja? Dasselbe zählt auch für Paketbenachrichtigungen. Es gibt hier umfangreiche Paketbenachrichtigungen, speziell abgelegt, ja, mit speziellen Funktionen innerhalb des E-Mail-Clients. Auch das sehr toll, ja. Auch hier wie Inbox werden die Mails sortiert und eingeordnet, beispielsweise in Subscriptions, ja, in Reisen eben, wo die ganzen Mails drin sind, die Reiseziele und Reisen betreffen, ja, Rechnungen etc. Dann Pakete, Rechnungen und Belege werden sortiert, Entertainment-Sachen, Security und. Also so richtig so, wie man das von Google Inbox gewohnt ist, sogar noch weiter unterteilt, also noch detaillierter, wenn man will. Und von daher finde ich, ist das eine der besten Alternativen, wenn auch nicht, wie gesagt, 1:1, aber die beste Alternative zu Google Inbox. Guckt es euch mal an, wenn ihr Google Inbox hinterher trauert. Edison E-Mail, nennt sich E-Mail Fast and Secure Mail for Gmail, Outlook and More. Blöder, langer Titel, einfach E-Mail von Edison Software. Ja. Und jetzt kommt hier nochmal ein Vertrauenscheck. Moment mal, wer ist hier der Programmierer? Edison Software ist in San Jose, also in Kalifornien, ja, also auch nicht anders wie Google, auch Kalifornien, also kalifornisches Recht. So, dann komme ich noch ganz schnell. Wie viel Uhr? So lange schon, okay. So lange rede ich schon. Ich komme trotzdem noch mal ganz kurz zu ein paar aktuellen Community-Sachen, weil da wurde heute was gepostet, was ich gedacht habe, wäre ganz interessant, wenn ich das noch mal hier gleich erwähne, weil das ist etwas, was immer wieder für Ärger sorgt, auch mein großes Ärgernis, Batteriesparwarn. Der Alexander hat in der Community geschrieben, durch den Batteriesparwarn von Android Pie ist Google Maps bei mir fast unbenutzbar. Gestern habe ich mich beim Autofahren navigieren lassen und zum Akkusparen das Display ausgeschaltet, wenn die nächste Abbiegung noch weiter entfernt war. Dabei hat sich nach wenigen Minuten die Navigation im Hintergrund beendet. Als ich das Display wieder eingeschaltet habe, lief keine Navigation mehr. Unfassbar. Also es ist wirklich ein Drama, wenn die Navigation, wo doch auch im Hintergrund unbedingt weiterlaufen muss, ja, abgeschaltet wird. Das darf doch nicht wahr sein, Leute. Also ich weiß nicht, was in Google gefahren ist. Leider weiß ich jetzt nicht genau, was für ein Gerät das war. Aber es ist wohl ein Problem, das auch erst mit Android Pie auftaucht. Das hat sich ja kontinuierlich verschlimmert. Bei Oreo war es schon ziemlich schlimm, aber bei Pie, das schlägt im fasten Boden aus. Dann weiter, auch YouTube Music beendet sich gelegentlich während der Wiedergabe über Bluetooth bei ausgeschaltetem Display. Das heißt, man kann es dann mit den Batterieeinstellungen ändern, aber mein lieber Herr Gesangsverein, sowas darf doch nicht wahr sein. Also, ihr seht aber, das Problem ist, wenn Google das schon vormacht, den anderen Anbietern, ja, dann haben die anderen Anbieter auch nicht mehr die geringste Hemmung, das auch weiter zu forcieren, damit ihre Smartphones länger Akku halten. Ich habe dann auch geschrieben, Leute, irgendwann braucht man überhaupt kein Smartphone mehr, weil alle Funktionen sowieso deaktiviert werden, damit der scheiß Akku hält. Sorry, Kraftausdruck. Trotzdem, was soll der Mist? Ja, dann hole ich mal so ein Billigphone, das hält 2 Wochen Standby-Zeit und fertig. Nee, ich brauche schon ein Gerät, was man auch benutzen kann, ne? Deswegen habe ich auch bei mir hier jetzt gleich ein paar Apps in die hier von den Stromspareinstellungen befreit und hoffe, dass das dann auch tatsächlich, dass die auch tatsächlich im Hintergrund auch aktiviert bleiben und nicht etwa doch noch beendet werden, weil also Navigation beendet. Wie oft habe ich das schon gemacht, wenn ich sehe, der Akku, ne, wird hier zu stark belastet im Sommer, ne, vor allem. Ja, in der Autohalterung an der Scheibe, die Sonne knallt drauf, ja, ist am Ladegerät, Display an, Handy überhitzt total, ja, Display aus, alles wunderbar, ja, also da muss ich schon sagen, das Display wegen der Navigation auszuschalten ist eine gute Idee, vor allem wenn man auf einer Autobahn ist und man hat hier Navigation, ja, in 200 Kilometern abfahren. Also ich brauche keine 200 Kilometer das Display anzuhaben, das mir sagt, ich soll gerade ausfahren. Ja, und dann wird eben der Akku abgeschaltet. Aber wenn ich dann in der Nähe der Abfahrt bin. Jetzt kriege ich das übrigens auch aktuell, auch die, das per Audio noch weiterhin gesagt. Das fand ich auch immer sehr gut. Manchmal braucht man gar keine Sichtnavigation. Man sollte sich sowieso auf die Straße konzentrieren. Da läuft das Ding mit ausgeschaltetem Display als reine Audio-Navigation. Das geht auch. Ja? So wie das Ford Sync-System beispielsweise. Da gibt es keine, kein Bild, ja, keine Map, sondern das wird nur per Audio-Steuerung gemacht. Also, ne? Jetzt in 50 Meter links abbiegen, ne? Auf der Autobahn hoffentlich nicht, schon ist irgendein Problem vorhanden. Ja, gut. Es gab noch sehr viel anderes in der Line-Community. Ich kann euch nur empfehlen, ne? Wenn ihr noch nicht dabei seid, geht rein über den Line-Messenger, einfach mit der Community verbinden. Link findet ihr in den Shownotes. Da geht's richtig ab. Gibt's jede Menge Zusatzinformationen und manchmal auch ein paar peinliche Videos von mir. Bisher konnte ich mich noch ein bisschen zusammenreißen. Ja. Und okay, es ist schon zu empfehlen. Die App der Woche habe ich auch diesmal eine besondere App, aber auch eine Nischen-App ist das ausgewählt. Ja. Ich weiß nicht, wie viel von euch diese App brauchen werden, aber wenn ihr sie braucht, dann wird es sehr hilfreich sein. Und zwar nennt sich das GPX Viewer Tracks Routes and Waypoints. Was macht die App? Wenn ihr Tracks habt beispielsweise, die ihr zum Beispiel mit eurem Navigationsgerät anderweitig aufgezeichnet habt. Übrigens gibt es auch eine kostenlose App GPX Recorder, mit dem ihr das mit eurem Smartphone machen könnt. Je nach Smartphone in einer sehr genauen Qualität. Und dann habt ihr zwar die Daten des Tracks, aber die müsst ihr ja sichtbar machen. Und genau da springt diese App rein. Der lädt das GPX, die GPX-Datei, entweder eine Route oder auch Wegpunkte. Also ihr könnt auch eine Wegpunktsammlung dort dieser App quasi füttern. Und dann zeigt er euch den Track bzw. die Wegpunkte an und die genaue Route mit allen Daten, die zur Verfügung stehen, Geschwindigkeit, Höhenprofil, und so weiter und so weiter, ja, also umfangreiche Statistiken, die ihr dann auch mit dem Finger hier, wo ihr dann sliden könnt und entsprechend die ganzen Wegpunkte durchgehen könnt, da könnt ihr genau sehen, ach, an der Stelle war ich langsam, an der Stelle war ich schneller und so weiter und so weiter. Richtig interessant. Für Geocacher beispielsweise faszinierend. Aber auch, wenn ihr eure Routen mit dem Auto, mit dem Fahrrad, ja, speichern wollt, sogar für Flug ist das Ding geeignet. Ihr könnt die mit den Trackern, die dann auch aufzeichnen, dann auch entsprechend zum Beispiel einstellen, alle Sekunde, wenn ihr sehr schnell euch bewegt, oder nur alle 10 Sekunden, so habe ich zum Beispiel beim Geocachen eingestellt, alle 10 Sekunden wird die Location aufgezeichnet. Möglicherweise würde da auch 20 oder 30 Sekunden reichen. Ich möchte es halt relativ genau haben, deswegen 10 Sekunden ist okay. Und ja, jetzt sagt ihr, Moment mal, wieso soll ich denn da jetzt noch ein separates Programm nehmen? Wo ist der Sinn? Ja, gut, okay. Ich habe halt ein Problem. Ich hatte halt ein Problem damit gehabt, dass ich die Track-Aufzeichnung jetzt visualisieren will, ja, ohne Computer. Ja. Bei Linux gibt es zum Beispiel das Programm Q-Landkarte GT. Ja. Und dort kann man dann diese Tracks einladen und dann kann man sie sichtbar machen auf einer Map. Genau dasselbe Programm ist im Prinzip das hier. Track einladen und sichtbar machen. Wunderbar. Übrigens könnt ihr verschiedene Karten auswählen. Google Maps, OpenStreetMap, auch unglaublich exotische Maps, auch mit Terraindarstellung, also das mit Höhenlinien, topografische Maps und so weiter und so weiter. Wahnsinn. Alles vorhanden. Auch Offline-Maps könnt ihr benutzen. In der Premium-Version. Also ich habe jetzt mal die kostenlose Version verlinkt. Es gibt aber eine Premium-Version, die kostet 4,99 €. Dann könnt ihr Offline-Maps nutzen. Ja. Das ist natürlich gerade, wenn ihr irgendwo keinen Empfang habt, perfekt. Und da gibt es dann auch noch eine Funktion Track Recording. Also in der Pro-Version kann man sowohl aufzeichnen als auch angucken dann, ja. Was natürlich super praktisch ist. Was ich jetzt in der Pro-Version noch nicht ausprobiert habe, ist, ob ihr auch einzelne Wegpunkte speichern könnt. Beschrieben ist das nicht. Und das wäre nämlich auch nicht schlecht. Ich suche nämlich noch so eine Datenbank, die will ich nicht manuell zusammenstellen im Texteditor für entsprechend interessante Punkte, GPS-Punkte. Ja. Genau, also GPX-Viewer in der kostenlosen Version schon ziemlich vernünftig und man kann richtig was damit anfangen mit dem kostenlosen Programm GPX-Recorder beispielsweise zusammen geht das. Oder ihr kauft euch einfach die Pro-Version davon für 4,99 €. Dann könnt ihr alles machen, inklusive Offline-Karten und unterstützt auch den Entwickler. Die App ist wirklich sehr, sehr cool gemacht, muss ich sagen. Umfangreiche Funktionen für Radfahrer und für Geocacher ist das ideal, muss ich sagen. Wahnsinn. Deswegen App der Woche. Damit sind wir auch am Ende vom Uncast für diese Woche. War ja im Prinzip eine Sondersendung, wenn man so will. Ja. Nächste Woche geht es ein bisschen wieder mehr so zurück zur Normalität. Ja. Aber wie gesagt, ich werde noch mal ein paar Sachen sagen dazu. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Infos habt, geht in die Line-Community am besten. Link findet ihr in den Shownotes, wie gesagt. Ihr könnt auch auf YouTube euch das Video sehen. Auch dort findet ihr die Shownotes. Oder auf uncast.thenetcast.com. uncast.thenetcasts.com. Ja, und damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.